Wie kapitalistisch war der Sozialismus? Sachzwang FM freut sich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn der ideologische Staubsauger saugt. Auf Wiederhören.